Aus Anlass des 99. Geburtstages der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk wurde am 19. Dezember im Internationalen Kulturhaus Pyongyang die nationale Ausstellung der Landschaftsmalereien und kunstgewerblichen Handarbeiten eröffnet. In der Ausstellungshalle sind mehr als 140 Kunstwerke wie die koreanischen Gemälde, Ölgemälde, Stickereien und kunstgewerblichen Handarbeiten ausgestellt, die von den Künstlern im ganzen Land geschaffen worden sind.